Kundgabe 5786. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.10.1953. Gnadenmittel, Gebet. Gottes Wort. Kehret in euer Urverhältnis zu mir zurück und werdet wieder, was ihr waret von Anbeginn, in höchster Vollkommenheit stehende Geschöpfe, im Vollbesitz von Licht und Kraft. Diese Forderung stelle ich an euch, gebe euch aber auch die Mittel in die Hand, meiner Forderung nachzukommen, weil ich weiß, dass ihr in eurem derzeitigen Zustand ohne meine Hilfe völlig kraftlos seid und nicht fähig wäret, euch wieder so zu gestalten, wie ihr uranfänglich aus mir hervorgegangen seid. Es ist also nicht unmöglich, meine Forderung zu erfüllen, denn ich trage eurer Schwäche Rechnung und stehe euch wahrlich in jeder Weise bei, das Ziel zu erreichen, das ich euch gesteckt habe. Denn ich liebe euch und will den unseligen Zustand, in dem ihr euch befindet, in einen seligen, gewandelt sehen. Ich will euch neben mir wissen, nicht unter mir. Und meine Mittel sind von höchster Wirksamkeit. Ihr könnet das Ziel erreichen, doch sie schalten jeglichen Willenszwang aus. Und darum ist es eure eigenste Angelegenheit, wann ihr das Ziel erreichet. Ansonsten ihr wahrlich schon längst im Zustand von Licht und Kraft euch befändet, doch als unfreie Wesen euch die höchste Vollkommenheit fehlte. Verstehet es, ihr selbst müsset die Vollkommenheit anstreben, weil ich euren freien Willen achte, darum aber auch unentwegt euch anrege, von meinen Hilfsmitteln Gebrauch zu machen. Aus eigener Kraft könnet ihr dieses Umgestaltungswerk nicht vollbringen. Meine Kraft aber steht euch ungemessen zur Verfügung. Nützet sie, denn dieses liegt nicht in meiner Macht, wenn ich euch nicht unfrei machen will. Nützet meine Gnadenzuwendung und ihr werdet kraftvoll sein und alles erreichen können, was ihr wollet. Worin bestehen nun diese Gnadenmittel? Was solltet ihr tun, um euch in den Besitz von Kraft zu setzen? Wie könntet ihr selbst euch diese Kraft zuwenden? Ihr solltet vorerst, als völlig unwissend, ein wahrheitsgemäßes Wissen begehren, was allein nur euren Willen erfordert. Dann lasset ihr schon die Gnadenzuwendung an euch wirksam werden und ihr höret euch an, was euch durch mein Wort verkündet wird. Und ihr nützet dann eine große Gnadenzuwendung, weil ihr schon Kraft aus meinem Wort entzieht, die euch nun weiterhilft. Ihr nehmet eine weitere Gnade in Anspruch, indem ihr betet, das heißt, gedanklich die Verbindung mit mir herstellt und mit mir Zwiesprache haltet. Eine solche Gebetsverbindung ist ein Kraftquell von ungeahnter Fülle. Durch inniges Gebet zu mir öffnet ihr euch bewusst meinem Gnadenzustrom. Und ihr müsstet unweigerlich eine Wesenswandlung erfahren, weil meine Kraft nicht wirkungslos bleibt, so sie angenommen wird. Und die Wesenswandlung besteht darin, dass in euch sich die Liebe entzündet, dass ihr mir zustrebt und nun in meinen Liebestromkreis eintretet, dass ihr also wieder annehmet, was ihr einst zurückgewiesen habt, dass ihr von Licht und Kraft euch im freien Willen durchstrahlen lasset und stets mehr und mehr euch meinem Urwesen angleichet, also auch mehr und mehr eurer uranfänglichen Beschaffenheit näher kommt. Weil ihr nun wieder in das rechte Verhältnis zu mir eingetreten seid und ihr von mir nun ständig Licht und Kraft empfanget, weil ihr nun im freien Willen das geworden seid, was ich nicht schaffen konnte. Mir gleiche Wesen, rechte Kinder eures Vaters von Ewigkeit. Amen.